Hallo, diese Folge von Arbeitideen präsentiert von omnipräsentem Leberwurstgeruch. Wenn Sie sich schon immer fragten, wo kommt das denn her? Und ich freue mich, heute hat mir der Peter Zeintl geschrieben, beziehungsweise schon vor einigen Tagen, und hat mir 10 Hinweise geschickt, und der schreibt im Jahr 1983 oder ganz 100? Ausführlichen. Nee, 86. In einer ganz ausführlichen Mail schreibt er: Hallo Philipp, diesmal schicke ich 10 Hinweise an dich. Und dann kommen die 10 Hinweise. Und gleich geht's los. Das würde noch fehlen. Und gleich geht's los. Ich liebe ja, und das meine ich durchaus ironisch, ich liebe das ja, wenn Blogbeiträge das irgendwie machen, die dir irgendwie eine... Und jetzt zeigen wir dir wie. Genau, eine halb spannende Headline irgendwie hinrotzen, eine total einfallslose Anleitung und das dann beenden mit: und in diesem Blogbeitrag lest ihr das und das und gleich geht's los. So, also, könnte ich kotzen. Ich finde, verbal macht das ja eine gewisse Menge, also hat es ja einen Zweck, das zu tun. Nee. Aber schriftlich finde ich es auch sehr unangenehm. Ja. Einmal mehr gnadenloses Urteil aus dem Hause Kraus. Nein, es hat nie Sinn. Findest du, ja, aber ich finde, verbal leitest du ja damit einen Fokus ein, indem du den Leuten sagst: aufgemerkt. Wenn du einen Fokus einleiten musst, dann läuft eh schon irgendwas falsch, weil dann hast du die Leute ja vorher schon irgendwie nicht in deinen Bann gezogen. Da bin ich bei dir. Jürgen ist nicht so der Vorspieltyp. Ja. Woher weißt du? Sie wissen schnell alles voneinander. Komm schnell weiter. Hinweis 1. Ich wurde im Jahr 1643 in Wien geboren. Das genaue Datum ist nicht gesichert. Das ist tatsächlich einer der... Halten Disketten nicht so lange, oder warum? Warum nicht? Der Ältesten. Ja, die Datasette ist kaputt gegangen. Das ist einer der Ältesten? Den wir hatten. Also wir haben, glaube ich, selten welche, die im 17. Jahrhundert... Pontius Pilatus zuletzt. Pontius Pilatus? Ja. Der mit dem größten Shitstorm der Geschichte, bei dem ihr euch lange dagegen gewehrt habt, einzusehen, dass ihr... Da war ich nicht dabei. Sein. Doch. Kann es sein, dass ihr das mit den... Drama Carbonara-Damen gemacht, genau, habe, da war ich nicht dabei. Sein. Okay, da warst du nicht dabei. Vor allem, ich habe dich verwechselt mit den Damen von Drama Carbonara. Hinweis 2, gestorben bin ich im Jahr 1685 am 11. März. Wie gesichert ist das? Ich wurde insgesamt dreimal beerdigt. Das ist also auch nicht gesichert. Naja, ich glaube, das ist dreimal so gut gesichert wie sonst. Oder ist es dreimal... Ist es vielleicht wieder so ein Adeliger, der an drei verschiedenen Stellen aufgeräumt wurde? Also ist jetzt mal die Frage, ob es an dreimal am gleichen Tag passiert ist. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich drei verschiedene Portionen. Aber dann ist das ja hier schon mal völliger Humbug, weil dann müsste er ja drei Beerdigungs... Achso, es geht um den Todeszeitpunkt. Ist gestorben ist er nur einmal. Ja. Das sehe ich ein. Es war ein Denkfehler meinerseits. Es ist spät und dunkel. Hinweis 3. Meine Legende wurde in einem Wiener Volkslied verewigt. My Legend. Das ich angeblich sogar selbst komponiert hatte. Der Text dazu. Ding Dong, die Hexe ist tot. Komisch, das hatte ich jetzt auch in. Das hatte ich tatsächlich. Genau, ich wollte warten, bis er zu Ende gesprochen hat und dann. Der Text dazu entstand aber erst im Jahr 1800. Das wäre so geil, wenn die Melodie von Ding Dong, die Hexe ist tot tatsächlich vorher schon da gewesen wäre. Die allseits beliebte Melodie. Oh, und da sind wir wieder bei Klaus und Klaus und dem... Und dem Irish Rower. Genau. Also, Adeliger aus Österreich. Oder Adelige. Dreimal so gut vergraben wie sonst. Vor 400 Jahren fast. Ich glaube, österreichische Adelige. Ja, ja. Hinweis 4. Wirtsleute und deren Gäste gehören zu meinen Kunden. Der Dudelsack war mein Markenzeichen. Der Dudelsack war mein Markenzeichen. Jetzt bin ich verwirrt. Kennen wir Leute, dessen Markenzeichen der Dudelsack ist? Keine, mit denen wir zu tun haben wollen. Also, Connery? Also dem Igel. Dem Igel? Ja. Der gelandet ist oder welcher? Nein, der Igel, der in dem Märchen aufgeschrieben von den Gebrüder Grimm, dann doch, oder ich glaube, das ist ein Grimm gesammeltes Märchen, der dann auf einem Hahn herumreitet und Dudelsack spielt. Von dem höre ich zum ersten Mal. Ja. Ist das nicht Hans, mein Igel? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Ein Dudelsack. Mhm. Aus Österreich, das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht zusammen. Fünftens, ich bin der Inbegriff dafür, dass man alles mit Humor ertragen und überstehen kann. Mein Rufname gilt als Wahrzeichen für den schwarzen Wiener Humor. Dominik, Grimassen kann man nicht sehen im Podcast. Dominik fletscht die Zähne. Schluchten, Scheiße. Wow, der war selbst für dich ziemlich low. Mhm. Das ist okay, wenn der einfach mit Nachnamen Scheiße heißen wird. Das macht's nicht besser, Dominik. Nein. Also, einfach nein. Och. Hinweis 6. Das war der Herr Moralapostel. Meine erste Beerdigung fand in einer Wiener Pestgrube im Jahr 1679 statt. Der Begriff Schnaps- oder Pestleiche wird immer mit meinem Namen verbunden sein. Boah, der Gedanke, dass es eine Pestgrube gibt, ist ja sowas von abstoßend. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich's. Das zweite am Wiener Nikolaifriedhof. Das letzte Mal vermutlich am St. Marxer Friedhof. Es ist Karl Ranseier. Der Nikolaifriedhof aufgelöst wurde. Es gibt nur den. Ja, aber der wurde nicht bloß dreimal. Also das. Ich dachte, du hast einen ernsthaften Vorschlag. Hey, hallo, verfinierst du mich? Habe ich heimlich Geschichte studiert? Nee. Keine Ahnung. Wäre jetzt aber ein mega geiler Twist. So, wisst ihr, was ich das letzte halbe Jahr gemacht habe? Aber ist das ein Name, auf den man kommen kann? Ja, ist es irgendwie so. In Österreich. Also gut, wenn du, glaube ich, noch jemand weiß, es zögerst, dann ist die Antwort nein. Ich hab jetzt gedacht, es ist halt irgendwie so jemand wie Dummer August oder so. Ja, irgendeiner, der so eine Witzfigur. Also dann bring's zu Ende los. Der so eine Witzfigur. Dann versuchen wir es gar nicht. Vorgebracht hat. Bist so verkehrt nicht. Also ich stelle eine neue Regel auf. Immer wenn aus dem deutschsprachigen Raum jemand jemanden vorschlägt, den man nicht kennen kann, dann muss der wenigstens im Österreichisch und oder Schweizerisch vorgestellt werden von der jeweiligen Person. Ja, das kann ich halt nicht dienen. Also klar kann ich jetzt irgendwie so einen österreichischen Akzent nachmachen, aber das wäre Rebel. Korrekt. Ja. Hinweis 7. Aus der Pestgrube konnte ich, nachdem ich meinen Rausch ausgeschlafen hatte, befreit werden. Mit Hilfe meines Dudelsacks und meiner lauten Stimme konnte ich mich am nächsten Morgen bemerkbar machen. Dieser wurde nämlich über Nacht offen gelassen. Ist es eine real nur mit etwas Kalk bestreut. Ist es eine real existierende Person? Vermutlich schon. Was heißt denn vermutlich? Ich schon. Also, du musst schon noch ein bisschen gegenchecken. Ja, ich gehe mal schon davon aus, dass die real. Also. Mein Name ist Pumuckl. Es ist nicht gesichert. Nein, es ist kein Pumuckl. Ja, gibt es nicht so in Richtung Till Eulenspiegel, die österreichische Variante von Till Eulenspiegel? Du bist mega nah dran und du hast sogar den Namen fast schon gesagt. Ich habe den Namen schon gesagt? Ja, fast. Till Eulenspiegel. Nein. Das ist nicht Till Eulenspiegel. Hinweis 8. Durch dieses Erlebnis und des daraus resultierenden Mythos konnte ich mein weiteres Auskommen als Bänkelsänger finanzieren. Ich musizierte in den Wiener Gaststätten und wurde dafür mit Geld und Alkohol bezahlt. Meine Trunksucht beendete mein Leben dann auch schlussendlich. Das ist auch nicht Münchhausen, aber keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich. Hinweis 9. Auf dem Strohplatz in Wien wurde 1908 ein Denkmal zu meiner Ehren aufgestellt. Dieses wurde aber während der Zeit des Nationalsozialismus gestohlen. Seitdem hängt hier ein Schild mit der Aufschrift: Der schwarzen Pest bin ich entronnen, die Braunen haben mich mitgenommen. Mhm. Im Jahr 1952 wurde eine neue Skulptur zu meinen Ehren aufgestellt, inklusive einer neuen Inschrift. Ich war hin, nun habt's mich wieder und nun hört's auf meine Lieder. Dieser Platz, ist der in Österreich bekannt? Ja. Ich glaube, der Strohplatz ist schon sehr. Ich kenne mindestens eine Person, die demnächst in Wien ist, und ich hätte gerne ein Foto. Ja, ich glaube, das wirst du relativ problemlos kriegen. Und Hinweis 10 und damit die Auflösung. Mein Name ist Augustin Marx, besser bekannt als, du hast vorhin schon gesagt. Ne, dummer August, dann hat es ja schon. Es ist nicht der Dumme, sondern es ist der liebe Augustin. Oh, du lieber Augustin. Genau. Aber ach, komm, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht wirklich. Gibt's doch einen Wikipedia-Artikel zu dem. Auch nicht klar, dass das österreichische Wurzeln hat. Steht doch da. Ey, du hast ja vorhin auch noch nicht gedacht, dass es Kilofuß gibt. Doch, ich schon. Er wurde durch die Ballade, oh du lieber Augustin, sprichwörtlich zu einer so sogenannten, zu einem sogenannten geflügelten Wort. Eine Person würde zu einem geflügelten Wort. Das klingt sehr skurril. Ja. So als wäre eine Ente. Muss man mal nachbessern in Wikipedia. Klingt irgendwie falsch. Mein Name ist Donald Duck. Ja. Ja, danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die Figur. Ja, ich habe nicht so viel gedacht wie bei Klaus und Klaus, aber ja, es kann nicht immer Klaus und Klaus sein. Das Leben kann nicht immer Klaus und Klaus. War ja auch nicht Klaus und Klaus. Ich hoffe, die leben noch. Ich hoffe, die leben noch lange. Ja. Ich würde die gerne noch live sehen. Ja, alle vier. Als Vorband von den Scorpions. In einem russischen Stadion. In Kiew. Kiew. So, meine Lieben. Welche Küste wird von Klaus und Klaus und Klaus und Klaus im Russischen besungen? Klaus Andreas waren die Worte, die du gesucht hast. Ja, Künstlernamen geht vor. Das ist so geil, mit unterschiedlichen Besetzungen. Als Trio. Das ist überhaupt das Beste. Ich komme nicht klar. Oh Mann, vor allem einfach, wir lachen einfach über Jokes, die wir, wie lange ist das jetzt her? Ich habe keine Ahnung. Ich, 3 Wochen? Mir war, als wäre es gestern. Einfach Jokes, die wir vor 3 oder 4 Wochen gemacht haben, lachen wir jetzt noch. Sehr gut. Ich komme da nicht drüber. Das ist ja kein Joke. Ich komme über den Umstand nicht weg, dass Klaus und Klaus als Trio aufgetreten ist, während ein Klaas und ein Andreas in der Band waren. Es tut mir leid. Ich komme da nicht drüber. Es ist aber auch wirklich absolut großartig. Muss man ja auch ehrlich mal sagen. Also wenn ich mal wirklich, ich habe euch ja von Wind of Change erzählt, es sollte mal eine Investigativgeschichte von diesem Kaliber zum Thema Klaus und Klaus. Ich glaube nämlich, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Jürgen, willst du da nicht was schreiben? Ich glaube, ich muss mich dem mal annehmen. Ja. Jürgen investigativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.